Und dabei tippte John sich auf die Stirn und machte dazu ein so frommes Gesicht, dass ich überzeugt war, er sei der beste Mensch auf der Welt. Während dieser ganzen Zeit standen der Squire und Kapitän Smollett immer noch auf sehr gespanntem Fuß zueinander. Der Squire machte gar keinen Hehl daraus, dass er von dem Kapitän gering dachte. Der Kapitän seinerseits sprach nur, wenn er angeredet wurde, und dann waren seine Antworten scharf und kurz und trocken, niemals ein Wort zu viel. Wenn er in die Ecke getrieben wurde, gab er zu, er scheine in Bezug auf die Mannschaft sich geirrt zu haben. Einige von ihnen seien wirklich flotte Matrosen, und alle hätten sich ziemlich gut benommen. Und in das Schiff war er geradezu verliebt. Oftmals sagte er, »Sie liegt einen Strich näher am Wind, als ein Mann von seiner eigenen Ehefrau verlangen kann. Aber«, setzte er dann immer hinzu, »ich sage bloß so viel, wir sind noch nicht zu Hause und die ganze Kreuzfahrt gefällt mir nicht.« Dann drehte der Squire sich um, warf das Kinn in die Luft und marschierte so auf dem Deck auf und ab. »Wenn ich von dem Mann noch ein bisschen mehr kriege«, pflegte er zu sagen, »dann gehe ich in die Luft.« Wir hatten zuweilen schweres Wetter, aber dabei zeigten sich die großartigen Eigenschaften der Hispaniola nur umso besser. Alle Leute an Bord schienen recht zufrieden zu sein. Und sie hätten allerdings von Natur sehr unzufriedene Menschen sein müssen, wenn es anders der Fall gewesen wäre. Denn ich bin der Meinung, niemals ist eine Schiffsmannschaft so verwöhnt worden, seit Noah in See stach. Doppelter Grog wurde bei jedem nur erdenklichen Anlass ausgeteilt. Mitten in der Woche gab es Pudding, zum Beispiel, wenn der Squire hörte, dass einer von den Leuten Geburtstag hätte. Und eine Tonne voll von Äpfeln stand offen auf dem Mitteldeck, so dass jeder nur zuzulangen brauchte, wenn er Lust hatte. »Habe noch nie gehört, dass so etwas gut getan hätte«, sagte der Kapitän zu Dr. Livesey. »Verwöhnst du die Matrosen, machst du Teufel aus ihnen«, sagt das Sprichwort, »und das ist auch meine Meinung.« Indessen tat die Apfeltonne doch etwas Gutes, wie man hören wird, denn wäre die nicht gewesen, so hätten wir keine Warnung bekommen und wären vielleicht alle meuchlerisch ermordet worden. Und das kam so. Wir waren vor den Passatwinden gefahren, um auf die Luv-Seite der von uns gesuchten Insel zu kommen. Deutlicher darf ich mich nicht ausdrücken, und hielten jetzt Tag und Nacht scharfen Ausguck nach unserem Ziel. Nach allen Berechnungen mussten wir am letzten Tage unserer Ausreise sein. Wahrscheinlich noch in der Nacht oder jedenfalls vor dem nächsten Mittag mussten wir die Schatzinsel sichten. Wir steuerten nach Süd-Südwest, hatten eine steife Brise im Stern und eine ruhige See. Die Hispaniola fuhr ihren sicheren Kurs und tauchte ab und zu ihr Bugspriet ein, dass eine Sprühwelle über sie wegging. Alles ging gut vonstatten und alle Leute waren in bester Stimmung, weil wir jetzt dem Ende des ersten Teiles unseres Abenteuers nahe waren. Als ich gleich nach Sonnenuntergang mit aller meiner Arbeit fertig war und nach meiner Koje ging, da fiel mir ein, dass ich wohl Lust auf einen Apfel hätte. Ich lief auf Deck. Die Leute von der Wache sahen alle nach vorne, nach der Insel aus. Der Mann am Helm sah nach den Segeln und pfiff leise vor sich hin, und das war der einzige Ton, der zu hören war, außer dem Klatschen der Wellen gegen den Bug und die Seiten des Schiffes. Ich stieg in die Apfeltonne hinein und fand, dass kaum noch ein Apfel übrig war, aber ich hockte mich im Dunkeln hin, und da muß mich das Klatschen des Wassers und die wiegende Bewegung des Schiffes wohl schläfrig gemacht haben. Ich war entweder schon eingeschlafen oder war jedenfalls dicht davor, als plötzlich ein Mensch sich schwer gegen das Fass setzte. Die Tonne schwankte, als er seinen Rücken anlehnte, und ich wollte gerade aufspringen, da begann der Mann zu sprechen. Es war Silvers Stimme, und bevor ich ein Dutzend Worte gehört hatte, hätte ich nicht um die ganze Welt mich sehen lassen, sondern ich hockte da in meinem Fass und horchte, vor Angst und Neugierde zitternd, denn dieses Dutzend Worte zeigte mir, dass das Leben aller ehrlichen Menschen an Bord von mir allein abhing.